könnte dann mehr, ich will länger geblieben. Vertrieben, ja, hätt's meine Mutter doch Fleisch gekocht, dann wär ich länger geblieben. Kraut und Rüben.